Sénégal et d'ailleurs c'est extrême. Il m'arrive pas la même business. Allez, ça ne rétrécit mais. Garde au vanille, ma scène, veut que Berga. Pas d'affaire avec tous mes sommets, je n'y en a. C'est de se brancher, c'est de se mettre. On comme il faut pas, les gars, veut que je fasse ça. Ceux qui patronnent le masque, magasin, fort. Die Leute in Deutschland, sie kennen mein Buch. Ich rede nicht, denn wenn ich sage, hab ich vor. Das ist echt Freunde, wie ich stelle als du. Ich habe so gewollt, man hat immer eine Wahl. Buben verpackt in mein Kinderzimmer. Kopf durch die Wand, so wie sie dann. Unter deinen Hals wird die Klinge gerammt. CL500 Facelift, hab nur das gute Hazel. Die Schlampen rufen an, noch keine Zeit, ich drück sieben. Die Ampel wird rot und der Rückdrück. Rufe das Rot und der Rückdrück. Halte das Rot und ich rückdrück. Der Rat, das du klingt wie ein Rückstück. Schwarz oder Rot, ich rückdrück. Ich fahr mich auf Tod, weil ich rückdrück. Die Schlampe schreit hoch, wenn ich rückdrück. Sie sagen Jungs, aber langsam ihr nützt nichts. Rückdrück. Rückdrück. Ich hab immer noch Raps für die Pusher. Streck immer noch Dreck in das Pulver. Mach immer noch Geld mit Amnesia. Hey, 3 Eulen im Hotel, wenn ich Druck hab. Eine, die kocht, eine, die lutscht. Eine putzt von der Rolex den Schmutz ab. Scheine im Kopf, keine Geduld. Gestrickt aus dem einfachen Muster. Abpacken, wegdrücken, rausholen. Wir kennen das Geschäft von klein auf schon. Kann sein, was passiert, wenn du aufmuckst. Du leider verwirrt in den Lauf guckst. Das sind Ketten, Uhren, Autos. Mach bitte dein Handy auf lautlos. 6. Etage, Wechselplantage. Ich zieh das Gewächs jetzt im Haus hoch. Fahr E500 Brabus. Guck mal, die Felge schamlos. Die Fotzen rufen an, doch keine Chance. Ich drück sie weg. Die Ampel wird rot und ich rückdrück. Rufe das Rot und ich rückdrück. Halte das Chrom, ich rückdrück. Glück hat, dass du klebt wie ein Rückstück. Schwarz oder Rot, ich rückdrück. Ich fahr mich auf Tod, weil ich rückdrück. Ich stand beschreit hoch, wenn ich rückdrück. Sie sagen Jungs, aber langsam, ihr nützt nichts. Rückdrück. Rückdrück. Neuer Tag, Digga, neue Probleme. Gab vor ein paar Jahren diesen Fall für die Seele. Brauch nicht zu reden, die Freunde verstehen mich. Kokain läuft und betäubt meine Kehle. Neuer Tag, es gibt neue Pakete. Früher nach Rahmen, mache heute Karriere. Hast nicht gezahlt, das ist heute erledigt. Ich seh den Colt an die Schläfe. Auch wenn der Staatsanwalt hinter mir hält. Fans schicken weiter bei Insta und Tab. Scheiß auf den Bullen, meine Jungs machen Rennen. Geh ich im Baum, mach ich Push-Up in Zelle. Hab immer Hunger, muss essen. Das weiß Menschen unter Druck setzen. Digga, Kruger schrecken und pressen. Ich leb nur nach unseren Gesetzen. CL500 Facelift, hab nur das gute Hazel. Die Schlampen rufen an, noch keine Zeit, ich drück sie. Die Ampel sind rot.